Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol. Wo-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Der Super Fellfreund. Marshall, Rocky und Chase lagen auf ihren Kuschelkissen vor dem Fernseher. Cool! Es lief nämlich ihre Lieblingssendung und von der Anfangsmusik wurde auch Rubble in seiner Hundehütte wach. Apollo der Superhund? Im Nu schlüpfte die kleine Bulldogge in ihr Apollo-Kostüm. Das bestand aus einer gelben Weste mit rotem Umhang und einer blauen Maske. Tada! Dann flitzte Rubble los Richtung Fernseher. Und jetzt ist es Zeit für ein neues Abenteuer mit Apollo, dem Superhund. Da kam er ja gerade noch rechtzeitig. Mit einem Riesensatz sprang Rubble auf Rockys Kissen und merkte gar nicht, dass der kleine Mischling dadurch auf dem Boden landete. Ich liebe Apollo, den Superhund. Liegst du bequem, Rubble? Ja, danke, Rocky. Hey, Rocky, was machst du denn da unten? Hier ist doch Platz für zwei. Rocky kletterte zurück aufs Kissen. Danke, Kumpel. Kein Problem. Auf dem Bildschirm erschien jetzt eine kleine Katze, die hilflos in einem winzigen Boot auf dem Meer trieb. Kann Apollo die Lage retten auf seine persönliche Superweise? Du schaffst das, Apollo! Rubble schlug so aufgeregt mit seiner Pfote auf das Kissen, dass Rocky zum zweiten Mal herunterfiel. Aber Rubble hatte nur Augen für Apollos Abenteuer. Das Kätzchen fliegt auf seinem Rücken. Cool, schlag ein. Oh, tut mir leid, Rocky. Kein Problem. Wieder einmal rettet Apollo die Lage auf seine ganz persönliche Weise. Nächste Woche gibt es eine weitere spannende Folge. Apollo, der Superhund. Wow, das war ja echt unglaublich. Ist Apollo nicht der super tollste Superhund überhaupt? Ja, das ist er. Hallo Fellfreunde. Wer hat Lust auf Fußball? Oh ja, ich. Na klar. Dann los. Alle sprangen auf, nur die kleine Bulldogge nicht. Hä? Kommst du, Rubble? Nein, danke, Ryder. Ich spiele lieber Rubble, der Superhund, und rette die Lage auf meine persönliche Weise. Wen kann ich denn mal retten? Bäuerin Yumi braucht vielleicht Hilfe auf ihrem Hof. Klasse Idee, Ryder. Okay, Super Rubble. Rubble, der Superhund, ist unterwegs. Während Ryder und die Fellfreunde im Park vor der Einsatzzentrale Fußball spielten, rannte Rubble zum Bauernhof, wo Bäuerin Yumi gerade ihren Hühnern hinterherrannte. Freche Hühner. Er kam also genau richtig. Hallo, Bäuerin Yumi. Brauchen Sie einen Superhund, der die Lage rettet? Meine Hühner sind weggerannt, als ich die Tür aufgelassen habe. Kannst du helfen, Superhund? Keine Sorge. Hier kommt Rubble, der Superhund. Er fliegt quer über den Hof. Auf dem Weg, die Lage zu retten. Allerdings stolperte Rubble, der Superhund, über seine eigenen Pfoten. Zur Freude eines Huhns, das es sich auf seinem Bauch gemütlich machte. Ich bin hier, um euch zu retten, weißt du? Das Huhn war gar nicht beeindruckt und flatterte zu den anderen, die quer über den Hof rannten. Doch der Superhund flitzte hinterher und trieb die ganze Hühnerschar in ihr Gehege zurück. Doch zwei Hühner hatte er übersehen. Schnell sprang er auf die beiden Ausreißer zu, die vergnügt auf seinen Rücken hüpften. Ich kann euch mitnehmen, wenn ihr wollt. So wie Apollo, der Superhund. Und schon brachte er auch diese zwei zurück. Hier sind sie, Bäuerin Yumi. Zurück im Gehege. Rubble, der Superhund, hat die Lage gerettet. Danke, Rubble. Du bist wirklich ein Superhund. Oh. Bäuerin Yumi kraulte ihn dankbar hinter den Ohren. Was kann Rubble, der Superhund, denn sonst noch für sie tun? Ich habe meine Arbeit erledigt, aber die Bürgermeisterin braucht vielleicht Hilfe. Ja. Rubble, der Superhund, ist schon unterwegs. Rubble lief geradewegs zum Rathaus der Abenteuerbucht. Rubble, der Superhund, ist hier, um die Lage zu retten. Und Bürgermeisterin Gutherz schien wirklich ein Problem zu haben. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Oh, Rubble, genau dich brauche ich. Es gab einen Felsrutsch, sagt der Lokführer. Einen Felsrutsch? Der Zug steckt im Bergtunnel fest. Paul Ryder und die Paw Patrol, sie müssen uns helfen. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Rubble ist hier, um die Lage zu retten. Danke, Rubble. Ich hol Ryder und die Fellfreunde. Oder vielleicht doch nicht. Halt! Ich muss Ryder nicht beim Fußballspielen stören. Rubble, der Superhund, rettet die Lage auf seine persönliche Weise. Rubble machte kehrt, rannte zum Bahnhof und dann immer die Gleise entlang, bis er den Bergtunnel erreichte. Da, da, da, da, da, da. Der Lokführer war sehr erleichtert, als er ihn kommen sah. Durch den Felsrutsch waren dicke Steine auf die Gleise gefallen, sodass der Zug nicht weiterfahren konnte und im Tunnel feststeckte. Rubble, der Superhund, ist hier, um die Lage zu retten. Da bist du ja, Rubble. Ich wusste, dass die Paw Patrol uns hilft. Mhm. Aber wo ist dein Bagger? Wo ist Ryder? Wo sind die anderen? Wir brauchen Ryder und die Paw Patrol nicht. Rubble, der Superhund, schafft das. Genauso wie Apollo, der Superhund, das schafft. Und zwar ganz allein. Ganz allein? Es könnte noch einen Felsrutsch geben, wenn wir nicht aufpassen. Nicht bewegen. Ich werde mich sofort um alles kümmern. Rubble lief auf einen dicken Felsbrocken zu und versuchte, ihn zur Seite zu schieben. Ich muss nur diesen Brocken irgendwie wegkriegen. Rubble stemmte sich so doll gegen den großen Stein, bis er sich tatsächlich bewegte. Doch als er zur Seite fiel, gerieten die Steine dahinter ins Rutschen. Achtung, Felsrutsch! Und verschlossen den Eingang. Ups. Alles in Ordnung, Rubble? Ja, mir geht's gut. Aber der Tunnel ist blockiert. Wir müssen am anderen Tunnelende raus. Los! Aber auch dort kamen die Felsen jetzt in Bewegung. Ach, jetzt ist der andere Eingang auch verschüttet. Jetzt sitzen wir endgültig fest. Es tut mir leid. Ich dachte, ich würde es allein schaffen. Ich habe die Lage nicht gerettet. Ich habe alles nur schlimmer gemacht. Schon gut, Rubble. Du wolltest doch nur helfen. Ach, was machen wir denn nun? Wir rufen Ryder und die Paw Patrol. Ruf! Ryder! Ryder! Ryder spielte immer noch mit den Fellfreunden Fußball. Und alle tobten ausgelassen über die Wiese. Ja! Ryders Handy klingelte. Hallo, Rubble. Hallo, Ryder. Ich brauche die Paw Patrol. Und zwar schnell. Wieso ist es bei dir dunkel? Es gab einen Felsrutsch. Ich sitze im Bergtunnel mit dem Lokführer fest. Kannst du und die Paw Patrol uns rausholen? Keine Sorge, Rubble. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Wir sind unterwegs. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Wie immer, wenn Ryder rief, stürmten die Fellfreunde sofort los und hinüber zum gläsernen Fahrstuhl der Einsatzzentrale. Chase, Rocky, Sky und Zuma waren die Ersten. Eins, zwei, drei, vier. Wartet auf mich! Marshall kam wie immer als Letzter. Fünf. Einer von uns fehlt. Bin ich das? Es war sehr ungewöhnlich, dass sie nicht vollzählig waren. Trotzdem setzte sich der Fahrstuhl in Bewegung. Und auf dem Weg nach oben schlüpften die Hunde in ihre Einsatzanzüge mit den Rucksäcken und den Helmen. Ryder erwartete sie bereits vor dem großen Bildschirm. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Naja, die meisten von der Paw Patrol. Wir sind ein Hund weniger, Ryder. Ich weiß, Freunde. Dieses Mal retten wir Rubble. Rubble? Hä? Es hat einen Felsrutsch gegeben beim Bergtunnel. Rubble wollte es ganz allein schaffen, ohne Hilfe. So eine schwierige Aufgabe kann man nicht allein schaffen. Jetzt sitzen er und der Lokführer fest. Chase, du räumst mit deiner Seilwinde die dicksten Felsbrocken aus dem Weg. Das ist ein Fall für Chase. Und Zuma, dich brauchen wir auch. Du musst Rubbles Bagger fahren. Was, ich? Wir brauchen ihn, um den Rest der Felsen wegzuräumen, sobald Rubble frei ist. Zuma, ist der Retter. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Eine große Rutsche führte von der Einsatzzentrale nach unten zu den Garagen, wo die Fahrzeuge der Fellfreunde standen. Schäferhund Chase liebte es, sie hinunter zu sausen und landete genau in seinem blauen Polizeiauto, wo er als erstes die Ausrüstung überprüfte. Jetzt war auch Zuma, der kleine Labrador, auf der Rutsche. Ihm war ein bisschen unheimlich zumute, weil er noch nie mit Rubbles Bagger gefahren war. Und er probierte erst einmal vorsichtig alle Knöpfe und Schalter aus. Ryder saß bereits auf seinem roten Quad. Hinter ihm wartete Chase, aber die Abfahrt verzögerte sich, weil Zuma statt geradeaus immer nur im Kreis herumfuhr. Wie funktioniert denn das Ding? Baggerfahren war eben gar nicht so einfach. Hab's schon! Mit Ryder an der Spitze machten sich die drei auf den Weg quer durch die kleine Stadt Richtung Bergtunnel, wo der Lokführer und Rubble ungeduldig warteten. Rubble hörte seine Freunde als erster. Zuma fand nämlich die Bremse nicht und knallte gegen die Felsen. Hey, war das mein Bagger? Es ist alles in Ordnung, Rubble. Zuma? Sei vorsichtig. Chase, wir brauchen eine Lücke, durch die Rubble durchkommt. Geht klar. Wuff! Chase zog die Seilwinde heraus und drückte sie dann Ryder in die Hand. Gut. Der legte das Seil um einen der Felsbrocken und nickte dem Polizeihund zu. Wirf sie an, komm. Chase warf die Winde an, das Seil straffte sich und zog den Brocken zur Seite, sodass eine schmale Öffnung entstand. Hast du gut gemacht, Chase. Rubble, kannst du dich hier durchquetschen? Natürlich konnte Rubble das. Danke, Ryder. Also, wo ist mein Bagger? Genau da. Ryder deutete hinter sich, wo Zuma sich große Mühe gab, mit den Schaltern und Hebeln des Baggers zurechtzukommen. Das funktionierte aber immer noch nicht besonders gut. Ryder und Chase konnten kaum hinsehen. Und Rubble hielt sich sogar die Augen zu. Es reichte. Okay, Zuma. Hallo, Rubble. Willst du jetzt weitermachen? Und ob Rubble das wollte. Schnell tauschten die beiden die Plätze. Rubble ist der Retter. Okay, Rubble, du weißt, was du tun musst. Die kleine Bulldogge machte sich sofort an die Arbeit und hatte den Eingang des Tunnels im Nu freigeschaufelt. Juhu! Rubble, du hast die Lage gerettet. Auf deine Weise. Sie meinen, ich habe geholfen, sie zu retten. Mit den Helfern auf vier Pfoten. Du hast recht. Danke, Ryder. Und euch natürlich auch. Gern geschehen. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Der Zug hatte wieder freie Fahrt. Und Rubble, Chase und Zuma, oh, die hatten sich ein extra Kraulen verdient. Das ist die Stelle. Oh. Marshall, Sky und Rocky tobten immer noch über die Wiese vor der Einsatzzentrale, als ihre Freunde zu Hause ankamen. Hey, wer will Frisbee spielen? Dabei! Ich auch. Spielen wir doch alle zusammen. Auf Paw Patrol-Weise. Gemeinsam flitzten sie der Frisbee-Scheibe hinterher, spielten Fußball und Fangen und an Apollo, den Superhund, dachte keiner mehr.